euren Fuß nur mich zurücke, ihr, die meinen Weg erwählt. Zieht euren Fuß nur mich zurücke, ihr, die meinen Weg erwählt. Ihr, die ihr meinen Weg erwählt. Zieht euren Fuß nur nicht zurück, ihr, die ihr meinen Weg erwählt. Merket eure Schritte, die Ehre zählt die sauren Tritte, damit das nach vollbrachter Straße euch wird in gleichem Übermaße ihr Lohn von ihnen zugezählt. Merket eure Schritte, die Ehre zählt die sauren Tritte, damit das nach vollbrachter Straße euch wird in einem gleichen Maße der Lohn von ihnen zu. Zieht euren Fuß nur nicht zurück, ihr, die meinen Weg erwählt. Zieht euren Fuß nur nicht zurück, ihr, die meinen Weg erwählt. Ihr, die ihr meinen Weg erwählt.